ist nicht gut, zu kompliziert. Stimmt nicht oben, geht nur unter. Such den Sinn, Sinn ist fort. Böse Worte, armes Mensch. Such die Liebe da doch weg. In einer Ahnung lebt sie fort. Ist nicht leicht, nur kompliziert. Ohne Ahnung schnell verloren. Such den Halt, rutsch nicht ab. Wenn wir fallen, sind beide tot. Tot das Wort, sag's nicht mehr. Hass versteckt, gib's nicht mehr hin. Ist nicht schön, aber kompliziert. Stets beschäftigt, was los. Such woanders, wo auch immer. Immer wach, macht es müde. Such die Liebe.